Hallo Leute, schon wieder ist es 1 Uhr nachts und wir sind da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute ohne Themenvorgabe von uns. Ihr ruft einfach hier bei mir an und wir unterhalten uns. Egal über was. Meine Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Es geht los heute Nacht mit André, 19 Jahre alt. Hallo. Guten Abend, Domian. Hallo. Mein Thema ist, dass ich seit 3 Wochen noch ein Bein habe. Und zwar hatte ich einen Autounfall, an dem ich selber aber gar nicht schuld war. Mhm. Bin dann ins Krankenhaus gekommen, war einen Tag lang also ohnmächtig. Und als ich dann wach wurde, kam der Arzt zu mir und sagte, dass wahrscheinlich noch am selben Tag mein Bein amputiert werden musste. Mhm. Und das ist dann auch gemacht worden. Das heißt, dass das Bein sehr schwer verletzt war? Ja, es war also wohl so gut wie völlig zertrümmert und konnte man wohl nichts mehr retten. Mhm. Also eine Bitte, halt das Telefon oder den Hörer ganz still, es knittert und rauscht. Ja, jetzt besser? So sehr, ja, jetzt ist besser jetzt, ja. Bist du jetzt zu Hause schon? Ja, seit einer halben Woche. Mhm. Als der Arzt das zu dir gesagt hat, was ist denn da in dir vorgegangen? Ja, also ich wusste ja, dass ich mich schwer verletzt war, aber ich konnte das eigentlich gar nicht so richtig glauben. Und er hat es dann eben nochmal erklärt, hat auch dann die Stelle gezeigt, an der es eben amputiert werden müsste. Mhm. Das war eben doch ziemlich heftig. Bis wie weit ist es denn amputiert? Ja, fast direkt an der Hüfte. Also das ganze Bein? Ja, ja. Das Problem ist eben, dass man, um eine Prothese zu haben, meistens noch so einen Stumpf benötigt, der eben, also ein Teil, sag ich mal, des Oberschenkels. Mhm. Und das habe ich eben so gut wie nicht, deshalb wird das eben auch sehr schwierig, da was zu machen. Also als der Arzt das zu dir sagte, ich meine, das ist ja noch ein Unterschied, wenn man auf der einen Seite weiß, es ist sehr schwer, die Verletzung, aber dann von einem Arzt gesagt zu bekommen, es muss amputiert werden, was raste denn da alles durch deinen Kopf? Ja, das kann man schwer beschreiben eigentlich. Warst du verzweifelt? Ja, das kam erst ein bisschen später eigentlich, als ich es richtig realisiert hatte. Mhm. Und dann an dem Morgen, als ich das dann eben die Narkose und so bekam. Aber ich meine, es ließ sich ja auch nicht mehr ändern, also daher. Als du dann aus der Narkose aufgewacht bist, nach der Operation, hast du unter die Bettdecke geguckt? Ja, das ist ein ganz verrücktes Gefühl. Und zwar werden ja die Nerven, sage ich mal, die werden irgendwie alle verbunden. Mhm. Und man, das hat der Arzt auch vorher erklärt, man fühlt praktisch noch das Bein, was eigentlich gar nicht mehr da ist. Also fühlst den Fuß und die Zunge? Ja, und es zieht also unheimlich und... Ja, kribbelt, sag ich mal. Deshalb kann man sich das auch im ersten Moment überhaupt nicht vorstellen, dass es jetzt wirklich weg ist. Mhm. Ja, und dann, also man wird ja nicht direkt richtig wach, aber mit der Zeit denkt man dann eben und dann guckt man irgendwann doch drunter und dann ist es eben weg. Mhm. Also es war wirklich so klassisch, dass du eine Decke über dir liegen hattest, eine Bettdecke. Ja, ja, klar. Und, ich konnte auch nicht direkt die Wunde sehen, da war so ein ganz dicker Verband drum. Mhm. Das ist ja auch eine Riesenwunde, ne, wenn sein Bein abgeschnitten wird. Ja, ja, das wird ja in so einer, sag ich mal, in so einer V-Form abgeschnitten und dann eben vernäht. Mhm. Aber das ist eigentlich mittlerweile schon wieder gut verheilt. Also sieht eigentlich aus wie ein, sag ich mal, angewinkeltes Knie eigentlich. Also ganz normal mit Haut bedeckt. Das ist jetzt schon doch nach so relativ kurzer Zeit gut verheilt. Hast du jetzt auch noch diese Phantomschmerzen? Ja, es geht. Sehr selten eigentlich. Also mehr oder weniger. Mhm. Kommt drauf an. Hast du denn das Gefühl noch, da ist ein Bein und da ist ein Fuß? Ja, mal mehr, mal weniger eigentlich. Also es geht. Nun ist es klar, dass sich nach diesem Eingriff dein Leben radikal verändert hat. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Du bist jetzt zu Hause? Ja, ja, ich muss jetzt eben immer mit Krücken gehen. Mhm. Und das geht eigentlich auch gut. Ich meine, es ist nicht anders, als ob man, sag ich mal, einen Gips hat oder so. Mhm. Man kann eben nur mit einem Bein auftreten. Wie wird das denn perspektivisch sein? Wirst du auf einen Rollstuhl angewiesen sein oder kannst du mit Krücken? Nee, das nicht. Ich kann also mit Krücken ganz normal mich fortbewegen. Mit der Prothese wird dann ja wahrscheinlich nicht klappen, ne? Wie du gerade gesagt hast. Wahrscheinlich nicht, ja. Problem ist nur eben zum Beispiel, ich kann mir noch nicht mal die einfachsten Dinge holen. Ich kann mir kein Glas meinetwegen besorgen, weil ich beide Hände eben für die Krücken immer brauche. Mhm. Wie ist das denn bei so alltäglichen Dingen wie zur Toilette gehen? Ist das nicht kompliziert? Oh. Nee, das eigentlich nicht. Das nicht? Nee, das eigentlich überhaupt nicht. Okay. Nur was zum Beispiel auch schwierig ist, sag ich mal, also ganz alltägliche Dinge, wenn mir jetzt meinetwegen der linke Schuh aufgeht, dann den meinetwegen zuzumachen, weil man kann sich eben dann nicht auf das andere Bein stellen. solche Sachen, das merkt man dann eben schon ziemlich. Mhm. Hast du das Gefühl, dass du dich damit schon arrangiert hast, jetzt mit deinem Schicksal und mit dem Unglück? Ja, es geht. Also, manchmal, das ist mir einmal passiert, an dem dritten Tag, glaube ich, als ich zu Hause war, war das. Mhm. Da bin ich nachts wach geworden, musste zur Toilette und war noch total müde. Und da hatte ich das eigentlich total vergessen irgendwie und bin ganz normal aufgestanden und bin eben voll hingefallen. Mhm. Also sowas passiert noch ab und zu, aber eigentlich ziemlich selten. Und hast du dir da an den Narben wehgetan, als du hingefallen bist? Nee, das ging nicht. Mhm. Ja. Du lebst bei deinen Eltern zurzeit? Ja. Ja. Mhm. Was hast du vorher gemacht? Hast du gearbeitet oder warst du Schüler? Ja, ich war gerade dabei, Zivildienst anzufangen. Mhm. Jetzt sind wahrscheinlich auch deine ganzen beruflichen und Zukunftspläne erstmal durcheinander geraten, ne? Oder? Ja, das geht. Also ich wollte in die Richtung irgendwas mit Computergrafiker oder so. Ja, das kannst du ja... Ich sag mal, das ist ja schon noch machbar. Ja. Also von daher. Gibt es Momente, wenn du jetzt zu Hause bist und alleine bist, dass du so ins Grübeln gerätst und sehr verzweifelt bist und denkst, warum gerade ich und so jung? Ja, schon manchmal. Vor allem, weil ich überhaupt nicht schuld war an dem Unfall. Mhm. Beschreib mal ganz kurz, wie der Unfall passiert ist. Ja, ich bin ganz normal auf der Autobahn gefahren, wollte die Spur wechseln, aber auch alles frei und dann kam... Im Auto, ne? Ja, ja. Mhm. Und dann kam von rechts auf einmal so ein Kleinlaster, ziemlich schnell, der war wohl irgendwie am Steuer eingenickt oder so, hat mich eben voll gerammt und dann bin ich voll in die Leitplanke und dann war ich ohnmächtig, also dann weiß ich nicht mehr. Hattest du sonst noch schwere Verletzungen? Nee, eigentlich nicht, also Schürfwunden und so, aber sonst eigentlich nichts Besonderes. Ich muss dich trotzdem, also ich muss dir sagen, dass ich mich sehr, sehr wundere und es auch sehr, sehr toll finde, wie gewappnet du doch darüber sprichst und wie gefestigst. Ich glaube, ich wäre völlig neben der Kappe, wenn ich du wäre. Ja. Ja, ich meine, es hätte ja noch schlimmer kommen können. Also von daher. Ja, das ist eine gute Sichtweise, wenn man die so hinbekommt. Das ist auf jeden Fall so. Und es gibt eben noch manche Momente, da denkt man dann doch, kann nicht wahr sein und alles. Hast du eine Freundin? Ja, ja. Wie verhält die sich jetzt? Ja, die steht immer noch voll zu mir. Die steht zu dir. Immer, so eine große Hilfe dann. Wie ist es so sonst mit Freunden? Haben die dir beigestanden? Ja, die waren natürlich ziemlich geschockt alle. Und die haben es eben normal, wie soll man da wohl sagen, haben es normal aufgenommen. Habe ich auch noch nicht so viel Kontakt mit gehabt, weil ich muss jeden Tag zum Arzt diese Wunde da kontrollieren lassen. Von daher... Wie lange warst du insgesamt im Krankenhaus? Zweieinhalb Wochen, ja. Ach, länger nicht? Nee. Es ist ja da an dem zweiten Tag, als ich da war, direkt amputiert worden. Und danach ist die Wunde eben noch gepflegt worden. Ja. Wie soll es jetzt weitergehen? Was sind jetzt deine nächsten Pläne? Also ja, Zivildienst erstmal nicht. Bitte? Zivildienst kannst du ja noch nicht machen. Nee, ich werde jetzt erstmal mein Leben neu ordnen, sag ich mal. Und mich nochmal ausgiebig danach erkundigen, ob es nicht doch irgendwelche Prothesen oder so gibt. Ja. Weil das wäre eben doch eine große Hilfe. Klar. Das Problem ist eben nur, dass man die ja nicht richtig festmachen kann. Also muss ich mal gucken, ob es da noch irgendwas gibt. Was meinst du mit Leben neu ordnen? Ja, ich wohne im Moment im 5. Stock, sag ich mal, und das ist ziemlich ungünstig. Ohne Aufzug? Ja, ja, genau. Ja, das ist sehr ungünstig, ja. Ziemlich ungünstig, dann muss ich mal gucken. Aber wir wollten jetzt sowieso eine eigene Wohnung haben. Muss ich mal sehen, dass ich da irgendwas Günstiges kriege. Und dann willst du wahrscheinlich irgendwie versuchen, eine Lehre zu machen oder zu studieren? Ja, ja. Was mich auch also wundert, ist, sag ich mal, also man wird unheimlich viel angeguckt. In der Stadt zum Beispiel. Das ist in den ersten Tagen also doch sehr störend. Und also mittlerweile geht's eigentlich. Was sind das für Blicke? Sind das... Ja, also manche gucken mit Absicht weg, sag ich mal, das sieht man auch. Und andere gucken einen dann wieder hinterher und alles. Das fällt einem wahrscheinlich auch am Anfang, jetzt in deiner neuen Rolle, sage ich mal, wahrscheinlich auch sehr auf. Ja, ja. Bist du auch angesprochen worden schon mal? Einmal. Was war das für eine Situation? Es war eine etwas ältere Frau, die hat eben, also die war mit ihrem Enkel da. Und der hat eben so geguckt und hat sie eben gefragt, wie das passiert ist und so. Also es war durchaus eine ernst gemeinte Anteilnahme. Ja, ja. Also mir hat noch nie jemand irgendwas nachgerufen. Ja, Also nicht. Gut so. Lieber André, ich wünsche dir von Herzen, dass du jetzt dieses Leben, wie du das gerade ausgedrückt hast, gut ordnen wirst und neu ordnen kannst. Ja. Dass du da vielleicht eine schöne Lehrstelle kriegst oder einen Studienplatz nach deinem Geschmack. Ja. Und dass du eine gute Wohnung kriegst, im ersten Stock am besten. Ja. Ne? Im Erdgeschoss. Ja. Alles gut, Gute. Danke. Tschüss, André. Tschüss. Daniel, 17 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Daniel, hi. Ja, hallo Domian. Ja, ich muss erstmal sagen, ich bin noch betroffen von dem Schicksal meines Vorredners. Ja. Und ich muss gleich sagen, mein Problem ist nicht ganz so schwer, ist mir gerade bewusst geworden. Trotzdem, ich muss es jetzt trotzdem erzählen, ne? Mhm. Also es geht um mich und meine Halbschwester. Mhm. Wir sind ineinander verliebt und sind auch intim geworden. Was, erklär mal, Halbschwester heißt? Ja, wir haben die gleiche Mutter, haben wir. Mhm. Verschiedene Väter. Mhm. Ich sag gleich, wir wohnen erst seit 3 Jahren unter einem Dach. Mhm. Wie alt ist sie? Du bist 17? 16 ist 16. Sie, ich bin 17. Mhm. Ja, fast ein Jahr Unterschied, mhm. über ein Jahr sogar. Mhm. Ja, wir wohnen also bei unserer gemeinsamen Mutter und ihrem Vater und noch ihrem 14-jährigen Bruder. Mhm. Seit 3 Jahren wohnen wir hier und wir kommen uns gut miteinander klar immer. Die ganze Familie kommt gut miteinander klar. Und jetzt in diesen Sommerferien fing es an, dass ich mich mit meiner Halbschwester zu gut verstanden habe, sage ich mal so. Mhm. Wir hatten fünf Wochen lang sturmfreie Bude, mhm. die anderen waren verreist. Wart ihr beide ganz alleine? Ganz alleine, mhm. genau. Waren auch nicht im Urlaub. Und ja, ich meine, wir hatten uns ja alle jahrelang kaum gekannt. Mhm. Und wir hatten noch viel voneinander zu erzählen. Wie war denn das? Ihr habt euch überhaupt nicht gekannt vorher? Wir haben, ach, wir wussten, dass es uns gibt. Wir haben uns auch flüchtig gekannt, mal auf größeren Familienfesten und mhm. so. Aber so richtig kennengelernt haben wir uns erst seit 3 Jahren. Und mhm. in diesen Sommerferien jetzt ganz besonders, mhm. weil wir halt sturmfreie Bude haben. Mhm. Wir haben die Sommerferien zusammen verbracht, eigentlich jeden Tag von morgens bis abends sogar. Mhm. Wir sind in der Natur verbunden, haben also Radtouren gemacht, mhm. im Wald, am See, recht mhm. romantisch eigentlich. Mhm. Und wir sind uns auch dabei sehr nah gekommen, zu nah. Wie nah denn? Ja, wir sind also, wir haben nachts bei uns im Garten immer gezeltet. Mhm. Und ich muss vielleicht sagen, wir sind recht freizügig erzogen worden, insofern, dass wir FKK-Urlaub immer gemacht haben mit den mhm. Eltern und mhm. so. Es war für uns nichts Ungewöhnliches, dass wir da nackt im Zelt nebeneinander lagen. Also mhm. für uns war das schon recht normal. Mhm. Ist aber dennoch eine heiße Situation. Es hat sich zur heißen Situation entwickelt, insofern, als dass wir uns geküsst haben und uns umarmt haben und jetzt letztendlich auch Petting gemacht haben. Mhm. Aber ihr habt nicht miteinander geschlafen, richtig? Nein, noch mhm. nicht. Wir waren aber sehr erregt dabei und dass wir noch nicht miteinander geschlafen haben, lag wohl daran, dass wir uns noch so unreif fühlten, weil wir halt noch null Erfahrung hatten. Mhm. Mhm. Ja, jetzt hat es sich nur so ergeben, dass wir uns die Erfahrung ja gegenseitig verschaffen und da wir ja zusammen wohnen und uns nach wie vor sehr voneinander angezogen fühlen, befürchte ich, dass es doch mal zu mehr kommen wird, mhm. egal wie sehr wir uns auch vornehmen, zu widerstehen. Wie oft kam es denn zu dieser Petting-Situation? Ja, ich kann es noch an beiden Händen abzählen, 10 Mal meine ich gezählt mhm. zu haben. Naja, immerhin. Wobei die Übergänge sind natürlich so ein bisschen fraglich. Die sind fließend ja. wahrscheinlich, ja. Du würdest von deiner Warte aus sagen, du bist in sie verliebt. Und wir reden auch darüber ganz offen zu zweit. Also. Aber es weiß niemand in der Familie Bescheid. Wir hoffen nicht, also unsere Eltern nicht, aber mhm. jetzt gibt es das Problem mit dem Bruder, dem 14-Jährigen. Mhm. Ja, er hat Andeutungen mal vor 2 Wochen gemacht, mhm. dass er, da ging heraus hervor, dass er vielleicht was spitz gekriegt hat. Mhm. Und ja, er hat alte Folgen von Verbotener Liebe gesehen auf Video mhm. und dabei unseren Namen ins Spiel gebracht. Vielleicht leiden wir jetzt auch unter Verfolgungswahn. Könnte sein. Aber mhm. andererseits, wir spüren das auch irgendwo. Sie kennt ihren Bruder ja auch von klein auf. Mhm. So, Daniel, jetzt hast du gerade gesagt, es könnte eventuell oder leider, hast du gerade so ausgedrückt, ja. dazu kommen, dass der nächste Schritt auch stattfindet. Ja. Heißt das, dass du eigentlich es nicht willst und die Gefühle doch so groß sind? Oder wie ist deine Gefühlslage im Moment? Also meine Gefühlslage ist, dass ich mich sehr, sehr hingezogen fühle. Mhm. Sie ist auch das erste Mädchen, für das ich was fühle. Mhm. Ich glaube, bei ihr ist es genauso, mhm. nach ihren eigenen Angaben zumindest. Mhm. Und ich fühle mich zu ihr hingezogen. Ich denke auch in der Schule immer an sie. Wir gehen an getrennten Orten zur Schule. Mhm. Wir sehen uns eigentlich nur abends und am Wochenende so mhm. richtig auch. Ich denke halt immer an sie, wenn ich nicht bei ihr bin, auch in der Schule. Also du bist so richtig verknallt, ne? Ja, und mhm. sie auch, anstatt sie, so wie sie es sagt. Und das ist ein ganz aufregendes Leben zu Hause. Auch dieses Geheimnis hat natürlich auch was, ne? Ja, dass sie also, geheim hält. Ja, wir können eigentlich nur oft miteinander reden, wenn wir nur zu zweit sind. Mhm. Gibt es denn sowas schon mal, dass ihr dann ganz heimlich euch in eine Ecke verzieht und euch küsst oder euch Zärtlichkeiten also austauscht? Wir sind da sehr vorsichtig. Wie gesagt, wir sind recht freizügig erzogen worden. Mhm. Unsere Eltern sind auch recht locker, kann ich wohl sagen, aber das würden die wohl doch nicht dulden und darum mhm. sind wir halt immer sehr vorsichtig, wenn mhm. unsere Eltern am Wochenende weg sind, mhm. auf Geschäftsreise oder wenn, dann sind wir halt nachts bei uns im Zimmer, sie besucht mich dann meistens. Mhm. Also du bist aber jetzt nicht so drauf oder sie auch nicht, dass ihr sagt, wir wollen dieses unterbinden und wir gehen jetzt gegen unsere Gefühle also, an. Also wir waren uns darüber bewusst, dass es nicht okay ist. Ich weiß nicht, ob wir ein richtig schlechtes Gewissen haben. Wir wissen nur, dass unsere Eltern das nicht dulden würden. Aber ihr möchtet nicht die Sache runterschrauben. Ja, und also wir haben uns, ja, das Problem ist, wir können es einfach nicht. Wir haben uns mal vorgenommen, uns besser gesellschaftlich zu verankern. Wir kennen sonst nicht allzu viele Leute, aber es ließe sich natürlich machen, dass wir neue Freundeskreise getrennt miteinander aufbauen. Nur wir können uns halt anscheinend nicht neu verlieben. Also solange ihr durch euch gegenseitig blockiert seid. So, jetzt muss ich erstmal vorne vorweg sagen, ich weiß nicht, wie die rechtliche Situation ist. Ja, ich habe mich schon erkundigt. Nämlich? Ja, ein bisschen zwar. Ich habe mich noch nicht getraut, so richtig zu einer Beratungsstelle zu gehen. Also es ist nicht okay jedenfalls und nicht rechtlich in Ordnung. Wir sind beide noch minderjährig, ist klar. Das kommt hinzu. Und es besteht natürlich, es bestehen große Risiken, falls es zu einer Schwangerschaft käme. Ja, also okay, wir, da verhüten wir da natürlich. Ich bin jetzt in einer Bredouille, Daniel. Einerseits überzeugt mich natürlich jetzt dein Gefühl der Liebe und des Verliebtseins. Und vor allen Dingen, das Ganze wird ja auch noch abgemildert dadurch, dass ihr nicht zusammen aufgewachsen seid. Und das ist deine Halbschwester. Sodass ich da von der moralischen Seite, habe ich persönlich, Jürgen Domian, Privatperson, habe ich da keine Bedenken. Ich auch nicht. Das ist natürlich jetzt gesellschaftlich sehr, sehr geächtet. Ja. Es ist rechtlich eine sehr komplizierte Situation. Und ihr beide steht, weil ihr euch den Eltern auch nicht anvertrauen könnt, was ich auch verstehen kann, in der Lage, ziemlich alleine da. Ja. Deswegen wäre mein, ruf ich auch an. Ja, mein Rat wäre, dass ihr beide zusammen zu einer Beratungsstelle geht, die Schweigepflicht haben, die ganz neutral mit euch mal darüber reden. Hier in der Sendung können wir nur ein paar Minuten drüber reden. Ne, das ist mal ein Anfang, aber letztendlich kann ich dir oder können wir da dir und euch auch nicht richtig helfen. Aber wenn ihr euch vielleicht mal eine Stunde mit jemandem zusammensetzen würdet, der auch gut in dieses Thema involviert ist, das fände ich schon ziemlich gut und wichtig. Ihr werdet natürlich Angst, dass wir dann stigmatisiert auch werden, dass wir uns stigmatisiert fühlen dadurch, dass wir dann auch in der Rolle irgendwie uns gedrängt fühlen dann. Wie meinst du das? Dass wir noch, können wir uns vielleicht vorstellen, dass man es irgendwie verdrängen kann, auch dass es von alleine vorbeigeht, sieht zwar nicht nur nach aus. Ich befürchte eigentlich, wenn wir jetzt zur Beratungsstelle gehen, dass wir dann erst stigmatisiert uns fühlen dann. Dass wir dann gebrandmarkt sind als das Paar, dass wir uns praktisch schon damit abgefunden haben, dass es nicht anders geht. Ist schwer zu beschreiben. Die Gefahr würde ich nicht so sehen. Also ich sehe keine große Gefahr darin, einfach mit neutralen Personen über das Phänomen, ich will es gar nicht mal als Problem benennen, ich sage mal einfach das Phänomen, über das Phänomen zu sprechen. Mit Leuten, die auch tolerant sind und die offen auch solchen Dingen gegenüberstehen. Vielleicht wäre Pro Familia ein guter Anlaufpunkt. Vielleicht kann dir, wenn du Lust hast, auch meine Psychologin, die Elke, dir noch ein paar Adressen geben, an die ihr euch wendet am besten. Ja, ich habe mir schon ein paar Adressen rausgesucht. Pro Familia war auch dabei. Ja. Also ich hätte schon Adressen, wenn wir uns dazu entschließen würden. Machen wir wahrscheinlich jetzt. Ja, weil ihr beide dreht euch im Kreis. Ja. Und ich finde es wichtig, in einer solchen schwierigen Situation so eine Bespiegelung von außen auch zu haben. Erster Schritt war sicher der Anruf hier bei mir auch. Genau. Ne? Zumindest habe ich dir das schon mal gesagt, dass das meine Auffassung ist. Ja. Aber mir ist die Komplexität auch durchaus bewusst, in der ihr da drin steckt. Und da ist Liebe gegen Normen geht jetzt, ne? Ja. Aber ich würde so sagen, Daniel, besprich das doch mal mit deiner Halbschwester. Ja. Und mach das dann zusammen. Das finde ich sehr wichtig, nicht, dass eine alleine irgendwo hingeht. Ja. Und wenn du möchtest, mich würde das sehr interessieren, dann melde dich doch nochmal, wenn ihr bei einer Beratungsstelle wart und je nachdem, wie sich die ganze Sache entwickelt hat, melde dich doch mal bei mir nochmal. Okay, ja? Gut. Also du brauchst dann mit meiner Psychologin nicht reden, du bist versorgt mit Adressen. Ja, bin ich schon. Ja. Du bist ja ein pfiffiger Kerl. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ja. Okay. Daniel, alles Gute. Schönen Gruß an deine Schwester. Danke. Tschüss. Werde ich ausrichten. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, jetzt ist am Telefon Holger, 35. Ja, hallo, Jürgen. Ja, Holger. Dein Thema. Also erstmal macht mich das vom André ziemlich betroffen und ich finde es eigentlich toll, dass er so sein Schicksal so meistert und ich drücke ihm auch für die weitere Zukunft so echt die Daumen. Ich glaube, ich wäre jammeriger drauf, wenn es nur nach so kurzer Zeit, er wirkt ja wirklich sehr, sehr auch gefestigt, ne? Ja, nach vorne schauend. Und zweitens lässt es dann die eigenen Probleme furchtbar klein erscheinen. Was für ein schöner Satz, er zu mir sagte, es hätte ja alles noch schlimmer kommen können. Ja, das finde ich toll. Nach so einem Schicksal mit 19 Jahren das Bein verloren zu haben. Vor allen Dingen, für die Zukunft dann auch noch zu sehen, ne? Mhm. Aber das macht einem natürlich, weil der da vorher gesagt hat, er ist dann auf der Straße mal angeguckt worden und so, mhm. Das zeigt einem natürlich auch die Oberflächlichkeit der Leute. Natürlich, ja. Und das ist auch so ein bisschen so mein Thema, mhm. Wobei ich nicht Leute generell so sage, sondern eigentlich die Leute aus der Szene. Mhm. Aus der homosexuellen Szene. Aus der homosexuellen Szene. Was ist dein Thema? Sag's klar. Ja, gut, ich bin Travestiekünstler, ja. Das gestern zu deinem Thema mit den Paradiesvögeln. Ja. Und also hättest du gut in die Sendung gestern gepasst? Ja, ich hab's ja auch versucht, bin aber nicht mehr drangekommen. Aha, ah ja, das weiß ich nicht, ja. Und Künstlername ist Trude Bunker. Trude Bunker? Ja. Mhm. Ziemlich bekannt eigentlich, bin eigentlich bekannt als Heller von Sinnendubel. Nein! Ja. Als Heller von Sinnendubel? Ja. Trude Bunker. Haben wir dich irgendwie im Fernsehen schon mal gesehen? Ja, öfters. Ja, ne? Ja. Jetzt klackert's bei mir auch. Und ich habe Hella noch nie kennengelernt, so eine Scheiße. Ja, jetzt will ich aber was hören, ne? Du, ich was will, denn, ich, ja? Will, ich will, also äußerlich stylst du dich wie Hella. Ich sehe auch privat fast so aus, wenn die Haare noch da wären. Also ich zähle nicht zu diesem besonderen Schönheitsideal, was bei Schwulen so unheimlich grasiert. Also ich bin klein, pummelig und habe bei mir wächst so der Kopf so langsam durch die Haare, trage Brille, ja. Und falle aus diesem Boygroup-Formendenken eigentlich schon wieder raus. Ja. Wie kamst du denn dann so auf die Idee, Hella von Sinnen zu... Also mein Geburtsort ist eigentlich Ruhrpott so, ne? Und ja. Habe eigentlich so die gleiche kotterige Schnauze so wie sie. Und irgendwann ist mal irgendjemand drauf auf mich zugekommen und hat mal so gesagt, Mensch, du siehst eigentlich aus wie die Hella von Sinnen. Ja. Und dann, gut, dann ist das irgendwie so in diese Show mit eingeflochten. Und das ist auch eigentlich der einzige Part, den ich in meiner Show... Also du hast eine eigene Show. Mit der du ja. auftrittst dann. Ja. Mhm. Und dann hast du... Trude Bunker ist eigentlich diese fiktive Person, die ich so erschaffen habe, so wie Georg Preuße seine Mary. Mhm. Ja, dann können wir dich... Also stellen wir uns das so vor, dass du dann auch mit blonden Haaren, vielleicht mit Sonnenbrille oder ja. an... Du müsstest ein Foto haben. Ja. Ja, ich habe kein Foto im Moment. Nee? Nein, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich habe deiner Redaktion eins gepackt. Jetzt würde ich natürlich gerne auch hören, ob man dich als Heller von Sinnen auch identifiziert von der Stimme her. Mach mal was. Das würde natürlich nur gehen, wenn du als Nerzkatchen Balder da vorne sitzen würdest, Groll. Jawohl, sagt Heller aber nicht. Ich habe sie nie kennengelernt. Das Heller ist ja nur eine Kölsche, ne? Ja, so Kölsch. Du hast sie nie... Duisburg. Du hast sie nie kennengelernt. Nee, leider nicht. Ich wollte es immer. Und so ist eigentlich diese Heller-Sache entstanden. Holger, diese Sendung ist ja bekannt für große Überraschungen. Ja. Es gibt jetzt in diesem Moment eine Überraschung. Lese ich gerade hier auf meinem Bildschirm. Huch, welche? Heller von Sinn ist jetzt am Telefon. Heller. Ja, hallo. Hi. Guten Abend, ihr Lieben. Guten Abend, Trude. Hallo, Heller. Jetzt bist du aber baff, was? Holger. Und wie? Hallo, Trude oder auch Holger. Ja, so ist gut. Heller, das war gerade nicht so gut kopiert, ne? Nein, das war leider gar nicht gut kopiert. Ich habe ihn schon mal besser gesehen bei Geh aufs Ganze, wo er ein Motorrad gewonnen hat. Stimmt. Und danach ist mein Vater in Gummersbach angerufen worden, die Heller hat ein Motorrad gewonnen. Das gibt's nicht. Das gibt's ja. Du saßt ja da mit einem großen Schild, auch Heller. Ja. Und wie gesagt, mit der damals hatte ich die Haare ja auch noch länger, blond und Sonnenbrille und Lederjacke. Und dann haben viele meinen Vater angerufen und haben gratuliert, dass seine Tochter ein Motorrad gewonnen hat. Aber in der Tat spreche ich Kölsch und diese Ruhrpott, was du so ein bisschen machst mit dem Jawohl, das ist also eigentlich nicht so sehr davon. Ich wollte dich ja nie kopieren. Ach, ich verstehe. Ach ja, das ist also nie als Kopie gedacht gewesen. Ja, was sonst, ja. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so entstanden und zwar durch eine ganz liebe Freundin, durch die Gloria Gray, die hat mich mal eingeladen aufs RTL Sommerfest und ich wollte unbedingt mal Heller von Sinnen kennenlernen und dann sagte sie, komm doch einfach mit, die kommt bestimmt, zock dich auf als Heller, weil mich dann jeder irgendwie verwechselt, ich darf nur das Maul nicht aufmachen. Achso. Holger, du hast die Gelegenheit, du hast jetzt Heller von Sinnen am Telefon, frag sie, was du sie immer schon fragen wolltest, du kennst sie ja nicht. Ich wollte dich unbedingt mal zum Essen einladen. Oh, das ist ja rührend. Und wir haben uns um 2 Tage verpasst, als du in Hamburg warst. Ich bin mit meiner liebsten Freundin Olivia Jones spazieren gegangen, natürlich auch als Ella. Und jeder hat natürlich gedacht, ich wäre die Echte. Und Olivia suhlte sich da drin, dass mich alle Leute für echt hielten. Ja, Olivia haben wir inzwischen... Mit ihr ohne Häuser gezogen ist. Olivia haben wir inzwischen auch persönlich kennengelernt. Sie ist ja hinreißend. Ja. Sag mal, wo machst du denn deine Show? Überall. Und wo wohnst du zurzeit, in Duisburg oder so? Nee, ich wohne im tiefsten Allgäu. Im Allgäu? Das auch. Ja. Im Allgäu. Und da trittst du auch als Heller von Sinnen auf? Ja, ich bin hier so bekannt. Was sagen denn die Bauern im Allgäu dazu dann? Ich weiß nicht. Hier ist halt mal irgendwie so geächtet. Sag mal, was mich interessieren würde, du machst also eine Travestie-Show mit deiner Kunstfigur Trude Bunker. Ja. Und da hast du einen Blog, wo Trude Bunker sich als Heller von Sinnen braselt. Ja. Und machst du denn da Nummern auch aus meinem Solo? Weil es gibt ja auch eine CD von mir. Ich mache eine Nummer von dir und zwar entweder Mädels, ich muss strullen oder mein Coming Out, was mir persönlich am besten gefällt. Ja, mir auch. Und das machst du dann Vollplayback, oder? Ja. Ja, ja. Das ist ja lustig. Das ist wirklich und lustig. Und es kommt gut an. Wahnsinn, die Leute, die glauben das immer. Ich bin die echte Hella. Und Hella, der, wenn er macht dann ja Autogramme wollen, ich kann ja nicht als Hella von Sinnen unterschreiben. Ich werde dir dankbar. Selbst wenn ich Trude Bunker schreibe, glauben sie das nicht, dass ich das nicht bin. Er macht ja Konkurrenz, Hella. Ja, ich merke. Ne, Mann, Mann. Du bist mit deinem Solo ja auch unterwegs im Moment, ne? Ja, genau. Ich fliege morgen nach Berlin und Freitag und Samstag für alle Berliner und Potsdamer und Leipziger, Dresden, alles, was sich so um Berlin herum tummelt und was mein Solo noch nicht gesehen hat, weil ich bin sozusagen auf Abschiedstournee. Ende November hört es auf mit Ich bremse auch für Männer. Mhm. Und Freitag und Samstag zum allerletzten Mal in Berlin im Tempodrom. Es gibt Karten. Im Tempodrom? Ja. Ist ein Riesending, ne? Ja, deswegen. Also können alle kommen. Wir kriegen das Ding eh nicht voll. Die Muffets waren neulich da, die haben es auch nicht voll bekommen. Dieses ja, Berlin ist ein bisschen, verlaufen. Das Soloprogramm ist ein Riesenerfolg gewesen, ne? Ja, jetzt seit 3 Jahren. Und ich war auch schon in Berlin eine Woche im Fanpalast vor ausverkauftem Haus und jetzt innerhalb von so einem Comedy-Festival wollten sie mich nochmal 2 Abende haben. Mhm. Und wie gesagt, wer kommen will, soll nochmal kommen. Also Berliner. Wir haben ja ganz viele Zuschauer in Berlin. Die werden jetzt alle zum Tempodrom. Ja, ich würde mich hoffen. Ich würde mich freuen, ja. Holger, eine Frage noch an dich. Was findest du denn an Hella von Sinnen so gut? Ich finde die ganze Person fantastisch. Ich habe sogar mit engsten Freunden von ihr, ich glaube Stefan Runge zählt mal dazu, ist kein enger Freund von mir, ist ein guter Kollege. Oder ein guter Freund. Kollege, oder du hast jedenfalls mit ihm zusammengearbeitet. Genau. Einige Leute, mit denen du die ersten Alles-Nichts-Oder-Sendungen gemacht hast, von einer guten Freundin von mir, der Uli Stein. Und da waren, wie gesagt, Freunde von dir gewesen. Die haben mich echt für dich, dass ich jetzt du wäre. Ja. Hella, was machst denn du hier? Da kannst du mal sehen, was das für gute Freunde von mir gewesen sein. Aber es ist, Hella, ja schon eine große Ehre, ne? Wenn man einen Imitator hat, ne? Und die Leute dem dann auch so zujubeln. Ja, es ist eine große Ehre. Das ist manchmal wechseln. Ja, es ist merkwürdig und schmeichelnd zugleich. Ja, merkwürdig glaube ich auch. Für dich, ne? Wenn du ein seltsames Gefühl, wahrscheinlich ein komisches Gefühl, wenn du in seine Show gingst, ne? Und das sehen würdest. Ja, ich glaube, ich wäre sehr geehrt und geschmeichelt. Ja. Ich würde mich bestimmt wahnsinnig amüsieren, weil ich habe neulich mal einen Sketch von Jörg Knörr gesehen, wo er mich gemacht hat. Ja, macht und das ich auch. Habe auch gequietscht vor Vergnügen, weil natürlich ist man natürlich sehr geschmeichelt und denkt, aha, du bist eine Kultfigur. Also wenn jemand schon anfängt, dich zu imitieren, dann hat man es irgendwie zu was gebracht, da freut man sich. Und das ist ja auch so ein schönes Lied, ne? Mädels, ich muss strullen, ich hab die Blase voll. Das kann die Trude bestimmt besser singen als ich, ne Trude? Trude, sing mal. Du, hör mal, ich hab mal als Heller von Sinnen die CSD-Veranstaltung in Frankfurt moderiert. Oh Gott, und deswegen denken alle Frankfurter Heller von Sinnen, wäre beim CSD gewesen, oder? Ja, da wäre ich so frauenfeindlich gewesen, hat man mir gesagt. Wie ist denn vielleicht jetzt den einen oder anderen Unterschied noch zwischen uns? Trude, eine ganz kleine Kostprobe von den strullenden Mädels. Von den strullenden Mädels? Ja, Mädels. Du sollst jetzt mal live singen. Ich will live singen. Ja. Mädels, ich muss strullen, ich hab die Blase voll. Die Tür mit den 2 Nullen, die macht mich rasedoll. Naja. Gib mir 2 Minuten, dann lass ich unter mir. Oh Mädels, ich muss strullen. Es heißt nicht rasendoll, es heißt raderdoll. Und es ist ein typisch kölscher Ausdruck. Also mit dem aus Duisburg. Ich glaub, ja eben, deswegen ist ja gut, dass wir endlich mal drüber reden. Ich glaube, der Holger muss das Kölsche noch ein bisschen lang. Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Ihr beiden Süßen. Ja. Jetzt bedanke ich mich sehr, dass ihr hier mitgemacht habt. Ja, man hat mich aus dem Schlaf gerissen. Ich wollte mit einer Hella von Sinnen-Doppelgängerin sprechen und hier war ich. Boah, hoffentlich bist du jetzt nicht sauer. Überhaupt nein. Nicht. Nein. Ich habe deine Privatnummer, Hella. Bitte? Ich habe sogar deine Privatnummer. Ja, dann ruf doch auf den Anrufbeantworter Trude an. Ich weiß zwar nicht, ob ich zurückrufe, aber ich halte dich nicht davon ab. Wie böse. Also, Holger alias Trude Bunker, herzlichen Dank, alles Gute und irgendwann werden wir dich vielleicht auch mal im Fernsehen sehen und dann werden alle sagen, das war ja die Sache. Die Sachen ich hoffe, hab, Jürgen, entschuldige, ich hätte eigentlich noch eine Frage gehabt. Ich weiß, es hat 2. Du willst dein Päuschen machen. Nein, sag. Aber Holger sagt ja am Anfang, dass er auch darüber sprechen möchte, dass die Szene ihn immer so komisch anguckt, weil er nicht so diesen Boygroup-Aspekten entspricht. Mhm. Und was mich jetzt interessieren würde, ist, ob er wirklich Probleme damit hat oder ob er dann wiederum durch seine Kreativität als Travestiekünstler wiederum eine andere Schnitte hat und eben als Paradiesvogel da wieder sein Ego aufpolieren kann. Das ist eine andere Schnitte, das stimmt schon. Und ich versuche meine Komplexe dadurch zu überspielen, dass ich eben diese Kunstfigur erschaffen habe. Mhm. Ich denke, wozu du gut bist. Ja, gut, Künstler müssen einsam sein. Du hast Cornelia Scheel, ich habe 2 Kater hier. Ja. Bleibt mir nichts anderes übrig, weil... wie heißt denn die Kater? Sei nett zum Vieh, treib Sodomie. Nee, ist nicht wahr. Wie heißen die? Die heißen hoffentlich nicht Tönnes und Scheel. Nee, heißen sie nicht. Wie heißen die denn? Die heißen Karlchen und Dicker. Karlchen und Dicker. Ja, da bleibt einem ja nichts anderes übrig. Du, wenn du nicht zum Schönheitsideal zählst, bleibst du ewig einsam. Also ich merke, dass ihr beide euch gut unterhalten könnt. Ich hoffe, wir begegnen uns, Holger Trude. Wir hoffen. Schlaf gut. Ihr Lieben. Ja, du auch. Tschüss. Und alles, alles Liebe. Eine schöne Sendung. Cornelia. Tschüss. Ja, zusammen. Danke schön. Das ist ein bisschen aufregend. Also tschüss. Vielen Dank für alles und Jürgen, dir noch eine schöne Sendung. Vielen Dank. Ja, tschüss zusammen. Ciao. Von mir auch, Jürgen. Ja, ciao. Ciao. 1:30 und 59 Sekunden. Jetzt machen wir Pause. Ich 55 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Ihr könnt hier heute ganz einfach anrufen und euch mit mir unterhalten, wenn ihr das wollt, über jedes Thema, das euch interessiert und das euch auf den Nägeln brennt. Meine Telefonnummer 0180-5678-111. Ihr könnt hier ganz normal anrufen mit einem ganz normalen Telefon und ihr könnt euch bei uns auch melden mit einem Bildtelefon. Das ist besonders interessant, denn dann kann ich euch sehen und unsere Fernsehzuschauer können euch dann auch sehen. Wer kein Bildtelefon hat, aber gerne per Bildtelefon mit mir reden möchte und vielleicht zufälligerweise im Raum Bielefeld wohnt, in der Nacht von Freitag auf Samstag ist der 1Live-Freundeskreis in der Disco PC69 in Bielefeld. Kennen alle in Bielefeld, PC69. Und da steht ein Domian-Bildtelefon. Und von dort aus könnt ihr dann mit mir live hier in der Sendung telefonieren. PC69 Bielefeld in der Nacht von Freitag auf Samstag. Mit wem machen wir jetzt weiter? Mit Werner. Und Werner ist 45 Jahre alt. Ja, Domian Werner. Ja. Domian, ja. Ich kann zwar nicht mit Bildtelefon mit dir reden, aber ich wollte mich mit dir mal über das Thema von dem ersten Redner von dir unterhalten. Von dem André heute? Ja, von dem André heute. Dessen Bein amputiert wurde. Ja, er ist mit 19 hat sein Bein amputiert bekommen. Das ist mir mit 19 auch passiert. Das ist dir auch mit 19 passiert? Was war vor 25 Jahren, 26 Jahren. Was ist damals vorgefallen? Ich hatte einen Verkehrsunfall. Auch einen Verkehrsunfall, ja. Und zwar, kann ich mal kurz schildern. Ich war auf dem Weg zur Bundeswehr, zur Kaserne und da ist ein betrunkener Soldat aus der Kaserne rausgekommen und hat mich dann und zwei Freunde von mir von der Straße weggeputzt, als Dritter überholt hat er. Die zwei Freunde von mir sind tot. Die sind tot. Der Fahrer ist tot und ich hatte fast 3 Jahre Krankenhaus. 3 Jahre? Ja, hatte eine Ex-Amputation, Beckentrümmerbruch und. Und was heißt denn gerade eine, ich habe das Wort nicht verstanden, Ex-Amputation nennt das. Was heißt das? Oben hin aus der Kugel raus. Bis oben hin. Aus dem Becken. Und ich, sagen wir mal so, ich habe es versucht mit der Prothese. Ich kann ihm nur einen Rat geben, du sollst es nicht versuchen. Warum? Ja, es bringt nichts. Warum nicht? Das, die Prothese, die man kriegt, sagen wir, das nennt sich Beckenprothese, die ist viel zu schwer. Das Ding, das wiegt 10 Kilo. Und wenn man normal Gewicht hat, ich hatte damals 85 Kilo, mich aus dem Krankenhaus raus, kam ich noch 50 Kilo. Und mit 50 Kilo, mit 15 Kilo durch die Gegend laufen, ist sehr beschwerlich. Ist sehr beschwerlich. Wie viel wiegt eigentlich ein normales Bein? 15 Kilo. 15 Kilo wiegt ein normales Bein. Also man sagt ein Drittel des Körpergewichts ungefähr. Und da das eine Prothese ist, meinst du, ist das so beschwerlich? Ja, erstens kannst du dir vorstellen, du hast ein Fußgelenk, du hast ein Kniegelenk und oben noch ein Gelenk. Drei Gelenke, die du beachten musst beim Laufen. Und je nachdem, wenn ein Steinchen auf der Straße liegt, knickt das Bein weg, das steckt so dran, da weißt du nicht mehr, also nicht mehr, wo man dran ist. Da geht es schneller, wie man denken kann. Wie lange hast du das denn dann versucht oder praktiziert? Ich habe das ein Jahr praktiziert und habe aufgegeben. Ja. Ja. Und wie bewegst du dich heute? Nur mit Krücken. Nur mit Krücken. Ja, ich trage einmal Wasser, alles was sein muss. Was machst du vom Beruf? Ich hatte 20 Jahre Autos repariert. Autos repariert, ja. Ja. Nun hat der André, hat ja gerade ziemlich, wie wir alle, glaube ich, das auch so empfunden haben, ziemlich gefestigt darauf reagiert, obwohl das alles noch so frisch war. Habe ich auch. Habe ich auch. Ich habe mich auch leicht damit abgefunden. Ah ja. Mhm. Ja. Nun, es war zwar schwer, sicher klar. Ich hatte noch mehrere Knochenbrüche, Beckenturmerbruch, Armbruch. Mhm. Hat lange gedauert, bis ich mit Krücken laufen konnte. Aber ich würde sagen, heute, die Erfahrung mit den Krücken, das kommt nachher so, er merkt das gar nicht, wenn das überhaupt mit Krücken läuft. Mhm. Kam bei dir dann so im Nachhinein so Gedanken hoch, dass du Wut hattest auf den, der den Unfall verursacht hat? Das ja, hatte ich. Nur wenn man mir nach 24 Wochen Bewusstlosigkeit gesagt hat, wie ich wach geworden bin, dass er tot ist, habe ich geheult. Mhm. 24 Wochen warst du bewusstlos. Mhm. Ja. Mhm. Und solche Grübeleien von wegen Schicksal, warum gerade ich und ich bin so jung und sowas? Ja, die hat man schon mal, ein paar Minuten oder eine Stunde oder so, aber... Hast du dich denn dann in den Alltag, in dein Alltagsleben auch relativ schnell eingefunden? Er versucht das ja noch gerade. Ja, das ist das beste Ablenken. Arbeiten, untersuchen, etwas machen, etwas tun. Wie war es bei dir? Hattest du damals auch eine Freundin? Ja, habe ich. Habe ich auch geheiratet. Die hast du geheiratet? Ja, ich habe auch ein Kind. Ah ja. Und die hat dann auch weiter dann auch zu dir gestanden? Ja, sicher. Mhm. Ja. Was sehr hilfreich ist, ne? Ja, auf jeden Fall. Man hört ja auch Geschichten, dass dann Partnerschaften zerbrechen wegen eines schweren Unfalls. Ja, hört man. Aber sie hat zu mir gestanden. Mhm. Also für dich ist ganz klar, Ratschlag ist an den André, er soll es sein lassen mit der Prothese. Ich würde mich gerne mal mit ihm unterhalten, persönlich. Wenn du vielleicht mal meine Telefonnummer weitergeben, kannst du machen. Können wir gerne machen. Kannst du mich gerne mal anrufen. Ja. Ich weiß nicht, ich habe nicht mitgekriegt, woher er war. Ja, weiß ich auch nicht. Was können wir machen? Wir können. Ich hatte zum Beispiel jetzt das erste Mal bei dir angerufen und bin sofort durchgekommen. Ja, toll. Weil ich immer höre, dass man bei dir nicht durchkommt. Ich versuche das einfach mal. Und noch etwas zu der Guckerei von den Leuten. Ja. Anfangs hat mich das auch unwahrscheinlich gestört. Mhm. Meine Frau hat es auch gestört. Mhm. Mich nachher sind wir auf den Trichter gekommen, wenn einer so richtig dumm guckt. Mhm. Gehst du zu dem hin, dann sagst du, hör mal, ich habe ein Passfoto, das kann ich dir geben. Dann kannst du dir das zu Hause in Ruhe angucken. Mhm. Da brauchst du jetzt nicht dumm zu gucken. Mhm. Die guckt nie wieder. Hast du es gemacht? Ja. Ja. Und wie haben die Leute da reagiert drauf? Roten Kopf und weg. Logisch, ja, sehr peinlich. aber ich glaube, man geht mittlerweile auch cooler um, ne, mit solchen Blicken, dass man denkt... Hier kann keiner mehr vormachen. Ja, ja, genau, ja, ja. Aber ich bin jetzt mit in einem ich habe eine Außendiensttätigkeit für eine größere Gesellschaft, wo ich arbeite und ich muss Kunden besuchen und habe Mitarbeiter und das ist ganz normal alles ganz in deinem Leben. Auch, 25 Jahre ist das her. Ja. Hast du heute manchmal noch das Gefühl, dass du ein Bein hast? Ja. Heute noch? Ja, auf jeden Fall, da geht doch nie weg. Ach. Wetterschmerzen wird er immer haben. Wenn das Wetter umschlägt, Gewitter und so weiter, tut das Bein weh. Kann er machen, was er will. Hat er kalte Füße, hat er zwei. Den einen kann er warm machen, den anderen nicht. Kann man sich gar nicht vorstellen. Kann man sich nicht vorstellen. Das ist also dann so ein Phänomen, was wirklich bei allen Amputierten ist. Das ist auch dann das ganze Leben anhält. Ja, mit der Zeit weniger. Mhm, ja. Am Anfang ist es sehr schlimm. Die Schmerzzustände sind sehr schlimm. Und muss ich dazu sagen, hier habe ich auch die ersten paar Jahre nur mit Morphium gewohnt. Mhm, ja. Aber dir geht es jetzt gut und du stehst auch voll im Leben. Wenn auch mit einem Bein nur, aber das kann man ja auch gut. Ich fahre ja Auto ohne Automatik. Na wunderbar. Ja, ich also nichts. Und dann, ich meine, es wird immer auch noch passieren, dass noch viele Leute Äußerungen machen, was sucht der hier auf der Straße, ist auch besser im Krankenhaus oder in Heim oder so. Das ist mir auch passiert, aber da soll sich nichts draus machen. Also, ich finde es schön, dass du angerufen hast. Wir stellen den Kontakt zwischen dir und André her, dann, könnt ihr beide noch richtig... Ich glaube ich, vorgestern auch so einen in der Leitung, wenn ich mich nicht irre, hatte ich mitgekriegt. Der hat einen Unfall, ich habe die Frau verloren und war ziemlich weg vom Fenster. Ja. Hatte, glaube ich, auch ein Bein, kann das sein? Nee, das kann nicht sein. Amputierter war gestern nicht im Sinn. Nee. Wir verbinden euch beide miteinander. Dann könnt ihr beide miteinander reden. Ja, gerne. Okay. Ja, kannst du gerne meine Nummer weitergeben. Machen wir. Ja? Tschüss, Werner. Freut mich, dass ich durchgekommen bin. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss, Domian. Mario, 28 ist dran. Ja, grüß dich, Domian. Hey, du bist aber laut. Oh, das ist mein Telefon, da bin nicht ich. Ich häng's mal unters Kinn, ist besser so. Ja, dann ist das nicht so krass, das Ganze. Mario, 28, dein Thema. Ja, mein Thema ist was sehr Provokantes. Ich habe die Lösung für all unsere Probleme in Deutschland, betrifft Arbeitslosigkeit. Ah ja, das ist ja sehr interessant, erzähl sie uns. Ja. Herr Schröder hört auch zu heute Nacht, ich weiß es. Ja, das ist ja wunderbar. Ja. Ja, das ist aber eine Sache, die sich wahrscheinlich nicht durchsetzen lassen. Ja. Also sehen wir China. China hat eine Geburtenkontrolle und genau das brauchen wir hier auch. Mhm. Man kann Politik machen, so viel man will. Man wird es nie in den Griff kriegen. Man muss nur wirklich Taten folgen lassen. Es ist so, wir haben 4 Millionen Arbeitslose. Mhm. Kämen jetzt 4 Millionen Kinder weniger auf die Welt. Mhm. Hätten wir 4 Millionen Arbeitslose weniger, meinst du? Ja, ja, natürlich. Eine sehr pfiffige Rechnung. Ja, es ist aber eine Tatsache. Wir hätten nicht nur 4 Millionen Arbeitslose weniger, wir hätten auch einige Kriminelle weniger. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen nationalsozialistisch an, aber wir sollten da anfangen, wo unsere Kriminellen herkommen mit der Geburtenkontrolle. Es ist zwar irgendwie gemeint, das zu sagen, was ich jetzt sage, aber... Ja, sag's mal, hier darf man ja erstmal so alles sagen. Ja, also wo kommen... Kriegst dann hinterher einen auf die Nase von mir, sag erst mal. Ja, in Ordnung. Ja, also die Kriminellen kommen ja nur wirklich zu 80-90% aus den unteren sozialen Schichten. Das heißt, unsere liebe asozialen Familie, wenn ich das mal so ausdrücken darf, die 4, 5, 6 Kinder hat... Was machen die? Plattenbausiedlung Berlin, kleines Beispiel. Die wissen nicht, wo sie rumhängen sollen. Die haben keine Freizeitangebote. Was passiert? Die werden kriminell etc. Mhm. Man sollte dort beginnen mit der Geburtenkontrolle. Was heißt das denn? Ich versuche jetzt mal einmal eine ernste Frage dir zu stellen. Was heißt denn Geburtenkontrolle für dich? Das müssen die Mathematiker in Deutschland beantworten. Die müssen uns sagen, wie viele Kinder dürfen in Deutschland auf die Welt kommen. Nee, was heißt das? Sollen die Leute zwangssterilisiert werden oder was? Im Endeffekt ja. Wir leben in einer Demokratie. Man sollte es versuchen, durch Gesetze in den Griff zu kriegen. Sollten die Gesetze nicht fruchten, müssten natürlich härtere Maßnahmen ergriffen werden, die meiner Meinung nach bis zur Zwangssterilisation führen könnten. Dann haben wir nur keine Demokratie mehr, ne? Doch, Demokratie basiert auf Gesetzen. Und wenn wir ein Gesetz erlassen, was eben dieses beinhaltet, widersprechen wir noch lange nicht der Demokratie. Also du meinst dann, durch die Geburtenkontrolle würden letztendlich alle Probleme sehr schnell und einfach gelöst? Ja, natürlich nicht sehr schnell. Du kannst das nicht von heute auf morgen durchsetzen. Du musst das erst ins Gespräch bringen. Sobald das erste Mal im Fernsehen in der Politik darüber gesprochen wird, wird es natürlich ganz Deutschland und Europa empören. Ja. Ist natürlich ganz klar. Ja. Wie bei Tempolimit 100. Ne? Bringst das jetzt ins Gespräch, alle sind sauer, alle sind sickig. Ich sag dir eins, Domian, 5, 6, 7 Jahre, lass wir gehen, wir haben Tempolimit 100, man hat sich dran gewöhnt, man hört es ständig, man weiß, es kommt irgendwann, so viel wie drüber geredet wird. Und so müsste man das auch damit anfangen. Man muss die Leute langsam an den Gedanken gewöhnen. China hat es eingeführt. Ja, also ich höre jetzt so von aus verschiedenen Haushalten in Deutschland und aus Autoradios, Domian schmeißt den raus. Der redet so einen Siff. Ja, und der Domian sitzt hier und denkt, er hat überhaupt gar keine Lust, ernsthaft darauf zu reagieren. Es ist so ein Bockmist, dass ich da nicht ernsthaft drüber sprechen werde mit dir, Mai, entschuldige. Und wir beenden das jetzt auch. Ne? Domian, ist in Ordnung. Ja? Okay, ne? Tschüss. Jesko, 16 Jahre. Den Namen kenne ich. Ja, hi. Jürgen, ich bin's, Jesko. Ich habe mein Versprechen gehalten, wollte ich dir sagen. Du bist der Bursche, der letzte Woche hier angerufen hat und der Wasserbulimiker ist. Stimmt das? Genau. Du, trinkst unendlich viele Mengen Wasser und erbrichst das wieder, hast du mir erzählt, vorige Woche. Genau. Und du hast mir das so erzählt, dass auch Blut mit herauskommt, wenn du das Wasser erbrichst. Genau. Also du trinkst unalkoholische Getränke in unendlichen Mengen und kotzt es dann wieder aus. Ja. Oder ich habe zu dir gesagt, geh direkt zum Arzt. Ja. Hast du es gemacht? Das Versprechen habe ich gehalten. Ehrlich, hast du es gemacht? Ja, aber muss dir ganz ehrlich sagen, es war die Hölle. Das war echt die Hölle. Also Moment, wir haben, ich glaube, letzten Donnerstag miteinander geredet, kann das sein? Oder Mittwoch? Ja, Mittwoch oder Donnerstag, ich weiß nicht mehr genau. Und dann bist du den nächsten Tag direkt zum Arzt gegangen? Ja, ich bin direkt zum Arzt gegangen, genau. Habe ich gemacht, ja. Also, und toll. Dann habe ich das dann erstmal erzählt. Und der hat dann erstmal so eine Magenspiegelung gemacht, also wie gesagt, einen Schlauch in den Hals gesteckt, ne, in den Magen rein. Und dann haben die dann Magengeschwür festgestellt auch. Ein Magengeschwür? Ein Magengeschwür. Und daher auch die Blutungen? Daher auch die Blutung. Und zwar ziemlich extrem die Blutung. Hast du dem Arzt wirklich reinen Wein eingeschenkt und hast alles gesagt, was du machst? Ja, ich habe ihm nicht direkt alles gesagt. Also ich habe ihm nicht gesagt, dass ich zum Beispiel so viel trinke. Das habe ich ihm nicht gesagt. Und du hast ihm auch nicht erzählt, dass du das trinkst und erbrichst wieder? Nein, das habe ich ihm nicht gesagt. Also das Entscheidende hast du nicht erzählt, ne? Nein, das war mir zu peinlich und ich hatte unwahrscheinliche Angst. Und ich habe auch immer noch Angst. Und das Dumme bei der ganzen Sache ist, Jürgen, dass... Irgendwie auf einer komischen Art und Weise haben ein paar Schulkameraden haben das Gespräch mitgekriegt und die haben mich neulich in der Stadt gesehen, kamen auf mich zu, lachten mich nur doof an und beschimpften mich dann halt eben mit Worten wie Wasserstoffbombe und was weiß ich nicht noch für krasse Worte. Und das hat mich dann sowas von umgehauen, dass ich erstens gegen eine Mülltonne getreten habe und wollte die dann aufheben, habe die dann hinterhergeworfen. Einen habe ich dann auch auf den Rücken damit getroffen. Mhm. Und dann bin ich einfach nur schnurstracks nach Hause gegangen. Und also ich was mal dann passiert ist, kannst du dir denken. Ja. Du hast wieder getrunken und gebrochen. Ja, und das diesmal nicht nur mit alkoholfreien Sachen. Ich habe es mal mit Bier versucht. Und das hat natürlich dann umso schlimmer angeordnet. Mhm. Wie sieht denn jetzt die Therapie aus bei dem Arzt? Ich soll nächste Woche nochmal dahin gehen und dann wird ein Termin festgemacht in Essen in einer Spezialklinik, wo das alles untersucht wird. Mit dem Magen und sowas alles. Und ich will da nicht hin. Ich glaube, ich kann da auch nicht hin. Ich kann da nicht hin. Ja, was heißt das? Es ist, willst du so weitermachen? Ich bin momentan in der Phase, Jürgen, wo alles scheißegal ist. Es kann kommen, was will, weißt du? Es ist mir scheißegal, ob ich jetzt nun über die Straße gehe und mich catch ein Auto weg. Das wäre das Beste, was mir passieren könnte. Ach Jesko, das ist doch wirklich Wahnsinn, was du da redest. Ich habe Verständnis für deine Situation, dass du in großen Problemen drin steckst. Aber so leichtfertig jetzt mit deiner Gesundheit, in deinem Leben umzugehen und darüber so zu reden, ist einfach nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung. Du bist 16 Jahre und tausend schöne Dinge liegen noch vor dir für deinem Leben, die du auch erleben wirst, wenn du dich selbst jetzt auch anstrengst. Ja, das stimmt, soll dieses Jahr. Das heißt, dass du jetzt weiter, ich meine, dieser erste Schritt ist ja schon mal gut, den du da unternommen hast. Ja. Aber der Hauptschritt muss sein, dass du einem Arzt oder einem Therapeuten offen erzählst, was mit dir los ist, was du machst. So behandelt der Arzt dich nur, sage ich mal, Anführungszeichen, auf Magengeschwüre und der weiß überhaupt nicht, was die Ursache ist. Die Ursache ist ja deine Trinkbulimie. Ja. Was ist das denn für ein Arzt? Hast du Vertrauen zu dem? Ja, ich habe schon, doch, eigentlich habe ich schon Vertrauen zu ihm. Er ist ein ganz pfiffiger Arzt eigentlich. So, warum hast du ihm das denn dann nicht gesagt? Du hast es mir hier erzählt, in der Öffentlichkeit sogar. Warum nicht unter vier Augen bei deinem und mit deinem Arzt zusammen darüber reden? Ja, weil ich doch halt eben Angst davor habe, dass ich doch was Schlimmeres herausstelle als es ist, weißt du? Das verstehe ich nicht. Also er hat dich ja untersucht und es geht ja nur um die Ursache. Die Ursache liegt ja darin begründet. Du schämst dich ganz einfach, du hast Scham. Ja, genau. Wann hast es ist ja nicht so, dass ich mir da überhaupt keine Gedanken drum mache, weißt du, ich überlege ja schon irgendwie, dass es ja doch vielleicht doch sinnig ist, wenn ich den Arzt das dann nochmal sage, nächste Woche und so, aber... Du hast nächste Woche einen Termin bei dem wieder. Ich habe nächste Woche Dienstag um 16 Uhr bei ihm. So, pass auf, jetzt finde ich ja dickes Lob, dass du direkt nach unserem Gespräch zum Arzt gegangen bist. Es ist ja nur etwas in die Gänge gekommen. Ja klar, ich habe dich doch, wie gesagt, ich habe dich im Fernsehen gesehen und ich habe an deinem Gesicht habe ich gesehen, Jürgen, dass du um mich besorgt warst und es ist wirklich... So, das bin ich, pass auf. Jahre her, wo ein Mensch um mich mal richtig besorgt war, aber meine Eltern, denen gehe ich am Arsch vorbei, Jürgen. Ich habe nichts, niemanden. So, jetzt bin ich aber auch noch weiter besorgt. Und bitte dich sehr, wenn du den nächsten Termin hast bei ihm, nächste Woche, dass du ihm sagst, was du machst und was du ständig machst. Und wahrscheinlich es da auch einen Zusammenhang gibt. Und er soll dich beraten, was zu tun ist. Du musst langfristig in eine psychotherapeutische Behandlung. Und das wird er dir, wenn es ein guter Arzt ist, auch irgendwie arrangieren können. Aber erstmal muss das Körperliche muss geregelt werden, dass das Magengeschwür behandelt wird und dann muss es an die Ursachen gehen. Ja, Jürgen, aber was soll ich mal, es ist nicht ausgeschlossen, dass mir wieder diese Typen entgegenkommen aus meiner Schulklasse und ich habe hier genug von diesen, sage ich lieber nicht das Wort, hier in meiner Nachbarschaft wohnen. Ich kann mich ja nicht mehr aus dem Haus trauen. Pass mal auf, Jesko, wenn das nochmal passiert, das ist eine üble Sache, aber versuch dir einfach ein dickes Fell anzuschaffen. Das ist keine Schande, was du da hast. Das ist eine ganz normale... Mittendurch also. Bitte? Mittendurch. Ja. Ein Rohr rein und wieder raus. Ja, genau so. Du hast eine Krankheit, das ist eine Krankheit wie alle anderen Krankheiten auch. Dafür muss man sich nicht schämen, das ist nun mal so. Und wenn diese Idioten dich da irgendwelche blöden Sachen zu dir sagen, lass sie es sagen, da rein, da raus, wie du es auch gerade gesagt hast. Aber die drohen mir auch Schläge an. Dann droh zurück, das ist auch mehr Bluff als ehrlich gemeint. Ja, mir ist ganz wichtig, dass jetzt eine therapeutische Geschichte da in die Gänge kommt mit dir. Zum Arzt, alles auf den Tisch legen und dann weiter auch aktiv sein. Ja, ich halte meine Versprechen eigentlich. Du hast ein Versprechen schon gehalten. Ich halte es immer. Und du hast es mir gerade wieder versprochen, dass du nächste Woche ihm alles sagen wirst. Okay? Ja, werde ich ihm sagen. Und wir beide werden auch nochmal... Dass ich mit dir gesprochen habe. Das kannst du gerne sagen, ja. Klar. Ehrlich? Ja, natürlich, ja. Soll ich mich dann bei dir auch nochmal melden? Ich würde gerne nochmal mit dir reden und... Ja, ich würde auch gerne mit dir bleiben, Junge, weil du bist echt ein netter Kerl, das muss ich dir echt mal sagen. Wir telefonieren nächste Woche nochmal. Okay. Okay, Jesko. Alles klar. Toi, toi, toi. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ciao. Cindy, 24. Cindy, 24 ist nicht da. Dann nehmen wir Astrid, 19. Ja, hallo. Hallo, Astrid. Ja. Dein Thema. Ja, ich habe kein richtiges Problem oder so. Es geht eigentlich mehr oder weniger um meine Beziehung. Um meine jetzige, die läuft seit 2 Wochen. Genau. Seit gestern 2 Wochen. Mhm. Und irgendwie... Also es ist noch kein Problem da oder so, aber es belastet mich halt schon ein bisschen halt... Weil ich mir vorstelle, dass das vielleicht nichts wird oder so. Obwohl ich mir wünschen würde, dass das was wird. Das klingt verrückt. So. Aber das war jetzt eine theoretische Einleitung. Ja. Wieso meinst du nach 2 Wochen? Warum bist du so skeptisch? Ja, also ich arbeite nebenbei, habe ich noch so einen Nebenjob. Und mein Freund macht auch nebenbei etwas, was nicht so toll ist, was die Sache jedenfalls, denke ich mal, schon belasten wird. Jetzt aber mal Butter. Obwohl ich schon tolerant bin, aber... Hey, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Was hast du für einen Nebenjob? Also, ich arbeite nebenbei im Massagestudio. Erotische Massage. Du bist... Ja, mhm. Das heißt, es kommt da auch schon mal zum Sex? Ja, nicht direkt. Also, ich schlafe nicht mit den Männern. Was machst du denn mit den Männern? Ja, ich, ich massiere sie und dann blase ich ihnen ein, wenn sie das möchten und... Sie können mich anfassen, ich fasse sie an und so weiter. Es kommt nicht zum Geschlechtsverkehr? Nein, nicht aber bei du, mir. Nicht bei dir, aber du masturbierst oder es gibt oralen Verkehr? Ja. Ja. Und dein Freund, was macht der nebenher? Er schläft, also mit Frauen. Mhm. Was für eine absurde Situation, dass ihr beide euch kennengelernt habt. Ja, das war auch ein bisschen verrückt. Er arbeitet als Callboy für Frauen. Ja. Aber auch nur im Nebenjob. Ja. Was macht er im Hauptjob? Er hat, also auch so wie ich, glaube ich, hatte gelernt. Mhm. Magst du erzählen, was du im Hauptjob machst? Ja, Einzelhandelskauffrau. Ich bin noch in der Ausbildung. Du gehst also einen ganz normalen Beruf nach? Ja. Und dann abends massierst du fremde Männer? Ja, gelegentlich. Also öfters schon. Im Moment nicht so oft, weil ich damit eigentlich aufhören möchte. Aber wie lange machst du das denn schon? 2 Jahre. Mensch, mit 17 hast du angefangen? Ja. Boah, wer weiß denn davon überhaupt? Also meine Familie weiß das. Die weiß das. Und die engsten Freunde eigentlich. Was hat dir deine Mutter dazu gesagt, dass du damit angefangen hast? Am Anfang habe ich ihr das noch nicht so genau erzählt. Da halt nur mit der Massage und so und das fand sie okay und inzwischen... Aber weiß sie das richtig? Ja, es geht. Also sie weiß, dass du Männern einen bläst? Nein. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob sie es ganz genau weiß. Also sie will es wahrscheinlich auch gar nicht genau wissen, was du da machst, oder? Ja, ab und zu fragt sie mal ein bisschen neugieriger und so, aber... Also ist es zu Hause auf jeden Fall kein Problem bei dir? Nee, nicht so. Wohnst du zu Hause noch? Ich wohne noch zu Hause, ja. Weiß denn jetzt dein Freund, dass du das machst? Ja, das weiß er auch. Mhm. Und ich weiß das halt von ihm und wir reden auch ganz offen darüber und ich bin auch eigentlich nicht der Typ Mensch, den das irgendwie stört oder so. Mhm. Ich habe da echtes Vertrauen drin, nur weiß ich auch nicht, ob das von seiner Seite so ist. Wie hat er denn darauf reagiert, als du ihm das erzählt hast? Ich meine, das ist ja schon eine Offenbarung, wenn man das sich so gegenseitig erzählt. Wer hat denn das Erste erzählt? Ich glaube, ich habe das zuerst erzählt. Das war doch, stelle ich mir eine ganz verrückte Situation vor. Du erzählst da dein großes Geheimnis und dann sagt der, ja, ich auch. Ja, und deswegen, da war ich auch ziemlich erschüttert. Aber irgendwie finde ich es auch wieder schon schräg und schrill. Ja. Vielleicht ist das sogar eine ganz gute Grundlage für... Wenn du jetzt einen ganz... Stell dir mal vor, du hättest einen ganz braven Einzelhandelskaufmann. Nee, den will ich auch gar nicht. Naja, nehmen wir mal an. Der wäre wahrscheinlich aus allen Wolken gefallen, ne? Vom Glauben abgefallen. Ja. Aber so hast du da auch noch so ein Tier an der Seite. Also das war ja... Wir haben uns ja schon durch eine verrückte Situation kennengelernt. Ich habe ihn ja auch durchs Radio kennengelernt. Weil ich da gesprochen habe und so halt jemanden gesucht habe. So. Weil ich länger keinen Freund hatte. Ich habe nicht so krampfhaft gesucht oder so, aber ich habe aus Spaß habe ich das halt mal mitgemacht. Mhm. Und da hat er sich dann unter anderem auch gemeldet. Mhm. Und da habe ich ihn zurückgerufen, weil mir irgendwie einfach so spontan habe ich ihn halt angerufen. Und an dem Abend haben wir uns auch noch getroffen. Mhm. Und klick, ja. Redet ihr viel darüber? Fragt er dich da so genau aus, was du da machst? Also am Anfang war das so, dass er immer gesagt hat, was heißt am Anfang, ich kenne ihn noch gar nicht richtig genau, aber es ist halt total verrückt. Am Anfang war das halt so, dass er das nicht so gut fand und wollte, dass ich damit aufhöre und Vertrauenssache und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist seins denn? Na, auch nicht anders. Mhm. Und damit müsste er dann auch. Und meinte er, ja, das könnte er auf jeden Fall. Was ich aber nicht glaube, weiß ich nicht. Mhm. Dafür kenne ich ihn noch zu wenig. Und irgendwo ist das, ich weiß nicht. Also sollte sich das zu einer großen Liebe entwickeln zwischen euch beiden? Ich wünschte es. Du wünschst es dir? Ja. Wäre diese Liebe ja vielleicht die super Chance auch, für euch beide aus diesem Geschäft rauszugehen? Wenn ihr beide sagt, also wir machen jetzt einen Schlussstrich und wir konzentrieren uns jetzt auf unsere Ausbildung und auf uns beide. Das wär's doch, das wär's Ideale. Jetzt sagt er ja wieder, ich soll unbedingt, weil ich ihm gesagt habe, ich höre auf damit, wegen ihm, weil ich das seelisch nicht irgendwo vereinbaren kann, so ein bisschen. Ja. Und dann sagt er wieder, ich soll weitermachen wegen des Geldes, wegen Wohnung und so weiter, wenn mal vielleicht zusammenziehen und so. Also ich will dir sagen, besser wäre. Also ich will dir sagen, wenn ich jetzt eine große Liebe hätte und so etwas erfahren würde und ich auch, ich versetze mich jetzt in deine Situation. Ja. Das passt nicht zusammen, ganz große Liebe und solche Sachen nebeneinander, finde ich. Ja, ich fände es viel schöner für euch beide, wenn ihr das hier aufhören würdet. Es gibt dann sicher auch Lebenskonzepte, wo sowas parallel laufen kann. Kann sein, ne? Ich meine, macht das schon länger. Da wird es wahrscheinlich schwieriger sein. Daraus kommt, also das macht mir halt auch Angst. Versucht doch mal erstmal darauf hinzuwirken, dass ihr da beide rauskommt. Und wenn das partout nicht geht, dann telefonieren wir nochmal miteinander. Alles klar. Sollen wir so machen? Ja, okay. Astrid, toll, toll, toll. Ich versuch das mal. Okay, tschüss. Okay, tschüss, ciao. Danke. Jetzt habe ich noch am Telefon Christoph, und der ist 27 Jahre alt. So ist es, hallo. Ja. Christoph. Mein lieber Domian. Ja, mein Lieber. Bevor ich zu meinem Thema komme, muss ich noch schnell sagen, ich habe einen Morbus Domian. Vielleicht sagst du das was. Nee, gar nichts. Das ist eine Zwangsneurose, und zwar muss ich jeden Abend Domian gucken. Aha, hören wir gerne hier. Ja, furchtbar. Komm zur Sache, Junge, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja, ich rufe aus Frankreich an. Hey. Das sagt dir vielleicht was, Stichwort Domian-Satire. Weiß nicht. Nee, Frankreich-Domian-Satire? Ja, ich habe nur meinen Brief geschrieben, egal. Ich komme zum Thema, und zwar, ich ziehe nach Deutschland um, wahrscheinlich noch diesen Herbst, mit meiner Familie, und jetzt rate mal, wohin? Nach Köln. Nämlich nach Gummer. Nein! Sprich es nicht aus. Ja. Warum? Ja, weil ich da eine sehr schöne Arbeitsstelle wahrscheinlich gefunden habe. Nächsten Dienstag habe ich Vorstellungstermin. Wo denn? In einer großen Firma? Ich möchte den Arbeitsgebern nennen. Ich bin OP-Pfleger von Beruf, vielleicht sagt ihr das was. OP-Pfleger? Ja. Ja, dann kann ich so ein bisschen kombinieren, wo du arbeiten wirst. Kommt vielleicht nur eins in Frage. Ja. Und jetzt möchte ich dich mal fragen, mein wo lebst du denn in Frankreich? Sag bitte nicht Paris. Nein, das ist bei Paris. Bei Paris. Oh, das ist natürlich hart. Von Paris nach Gummersbach. Oh, lieber Himmel. Jetzt, ich möchte dich mal fragen, warum du immer so ein Theater machst mit Gummersbach. Ja, es ist eine wunderbar gelegene Stadt, sagen wir es so. Du kannst endlos wandern in Wäldern. Ja, wunderbar. An Talsperren. Ja, sehr schön. Und die Stadt ist wunderbar nah an Köln. Weißt du, das ist auch ein großer positiver Aspekt. Ja, das war zwingend. Ja, also mit dem Auto bist du in einer halben Stunde in Köln. Ja, wunderbar. Da kann man dann richtig aufatmen, wenn man dann hierher kommt. Wir wollten in der Nähe einer größeren Metropole ziehen, aber doch nicht direkt drinne im Pool. Also das ist schon okay. Also das ist wirklich schon okay. Ja. Warst du denn schon mal dort? In Gummersbach noch nicht, in Köln schon, aber Bergestadtbach auch, kenne ich auch, aber Gummersbach kenne ich noch nicht. Du bist aber kein Franzose, ne? Ich komme aus neuen Bundesländern. Ja, so meine ich doch. Normalerweise. Also ich kann auch ein bisschen Berliner, wenn du willst. Nee, wie hat es dich denn dann nach Paris verschlagen? Meine Frau, die ist Französin. Ach so, ja. Mh. Und die arbeitet hier. Und ihr seht uns in Paris auch? Natürlich, per Satelliten. Ne? Ach, das ist ja toll. So freilich. Ja. Wann geht's denn nach Gummersbach? Wann? Ja, wahrscheinlich im November. Im November schon. Ja. Ja. Dann wünsche ich einen guten Start im Oberbergischen Kreis in Gummersbach. Ja, danke schön. Und genieße Köln. Ja. Das sage ich dir. Das ist ja dann wirklich gleich um die Ecke. Ja, ist eine sehr schöne Stadt, ja. Ja. Christoph, Grüße an die Französin, ne? An die Frau. Und wirklich alles Gute dann hier mit deinem Neustart. Ja, vielen Dank. Tschüss. Jo, tschüss. Ciao. Von Paris nach Gummersbach. Yay, yay, yay. Morgen heißt unser Thema Leben ohne Sex. Das kann vielleicht einen traurigen Hintergrund haben, aber auch vielleicht einen überzeugten Hintergrund. Dass man sagt, ich möchte das nicht oder ich will es nicht mehr. Ich bin gesättigt oder ich mache es aus religiösen Gründen nicht mehr. Also Leben ohne Sex heißt unser Thema morgen. Heute in der Technik war Annette Bastian. Und in der Nacht von Freitag auf Samstag ist der Einzelfreundeskreis im PC69 in Bielefeld mit einem Bildtelefon, einem Domian-Bildtelefon. Und ihr könnt mich dann von dort mit diesem Bildtelefon anrufen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Schöne Nacht, bis dann. Bye bye, ciao.